Es sollte uns allen klar sein, dass die meisten normalen Arbeiterjobs in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ersetzt werden. Hi zusammen, willkommen bei Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Bill Gates und Steuern für Roboter. Vor einiger Zeit kam ein Video raus, in dem Bill Gates die Idee hatte, dass man Roboterarbeit besteuern sollte. Es geht um folgendes Video hier. Right now, if a human worker does, you know, $50,000 worth of work in a factory, that income is taxed. If the robot comes in to do the same thing, you'd think that we'd tax the robot at a similar level. What the world wants is to take this opportunity to make all the goods and services we have today and free up labor, let us do a better job of reaching out to the elderly, having smaller class size, helping kids with special needs. You know, all of those are things where human empathy and understanding are still very, very unique, and we still deal with an immense shortage of people to help out there. And so if you can take the labor that used to do the thing automation replaces, and both financially and training-wise and fulfillment-wise, have that person go off and do these other things, you're net ahead. But you can't just give up that income tax because that's part of how you've been funding that level of human workers. Some of it can come on the profits that are generated by the labor-saving efficiency there. Some of it can come directly in some type of robot tax. Ja, Gustavo, ich meine, auf den ersten Blick klingt das ein bisschen, naja, ehrlich gesagt, albern und utopisch, eine Maschine zu besteuern. Wie siehst du das? Ich finde das ganz und gar nicht utopisch. Ich gehe davon aus, dass es auch künftig weniger Alternativen geben wird, falls wir noch ein funktionierendes Staatswesen aufrechterhalten wollen. Es sollte uns allen klar sein, dass die meisten normalen Arbeiterjobs in den nächsten 10, 15, 20 Jahren ersetzt werden, nicht nur ersetzt werden können, sondern auch ersetzt werden durch Maschinen. Und deswegen ist es zum Beispiel auch, finden sehr viele, dass der Geburtenrückgang momentan gar nicht so eine schlimme Sache ist. Das ist vollkommen richtig. Es geht aber jetzt um die ungelernten Arbeitskräfte. Die ungelernten Arbeitskräfte werden sicherlich dann auch in der Produktion ersetzt werden durch Maschinen oder durch Roboter. Das weitet sich dann aus auch auf andere Berufsfelder im Bereich Logistik und Transport. Aber wir haben auch gesehen, es gibt auch Beispiele, wo schon zum Beispiel, ich glaube in Japan war es, wo auch Buchhalter durch Software ersetzt werden. Das heißt, nicht nur die ungelernten Jobs werden obsolet gemacht, sondern auch die... Ja, richtig, die eine Ausbildung voraussetzen. Dennoch, es geht ja primär darum, warum Maschinen besteuern. Unabhängig davon, ob es sich um gelernte Fachkräfte oder ungelernte, die ersetzt werden. Unabhängig davon, ob die Person ausgebildet ist oder nicht, ein Studium aufweist oder eine Berufsausbildung oder keinen Schulabschluss, wie können wir diese Ausfälle, denn das, was jetzt besteuert wird, ist ja faktisch die Arbeit. Wie können wir diese Ausfälle in den Staatskassen ausmerzen, sondern wie kommen wir zu Staatseinnahmen, wenn wir weiterhin das Konzept der Besteuerung der Arbeit aufrechterhalten wollen? Gibt es keine andere Möglichkeit, als die Produktion zu besteuern, auch mit Maschinen. Vielleicht werden dann mitunter nach wie vor menschliche Arbeitskräfte besteuert. Wir kommen aber, denke ich, langfristig nicht um eine Besteuerung von Maschinen. Wird es dann überhaupt noch lukrativ für den Arbeitgeber, diese Maschine einzusetzen? Denn ich meine, du musst dir ja vorstellen, ein Mensch, bis er arbeitsfähig ist, der wird ja nicht besteuert. Also quasi die einzige Investition, die in den Menschen fließen, sind die Eltern, ist das Geld seiner Eltern und sogar des Staates. Und es gibt zum Beispiel Kindergeld und sehr viele Hilfen vom Staat. Also je nachdem, in welchem Staat man lebt. Das heißt, es gibt tatsächlich Investitionen in das Kind. Und sobald es dann arbeitsfähiges Alter erreicht, wird die Arbeit besteuert und so zahlt es quasi die Investition wieder zurück. Die Maschine wird seit der ersten Schraube besteuert, denn es gibt Materialkosten, es gibt die Arbeitskosten, die Zusammensetzung, wahrscheinliche Importkosten, denn die werden garantiert nicht alle im selben Land hergestellt. Das heißt, diese ganzen Steuern, die entstehen ja auch schon. Die Steuern stehen für die Standhaltung. Es geht jetzt aber um den Produktionsprozess. Das heißt, ob es sich jetzt um eine Person handelt oder um eine Maschine, der Produktionsprozess ändert sich nicht. Vielleicht ist die Maschine dann etwas schneller, braucht keine Arbeitspausen und keine Ruhephasen, kann dann durchgehend arbeiten. Es sind aber dennoch Güter, die auch von althergebrachten Wege vermarktet werden. Und zwar im Rahmen von Geldwirtschaft. Und die Frage ist, wenn wir jetzt die Maschinen nicht besteuern, was gibt es denn zu besteuern? Wir sind nach wie vor im gleichen wirtschaftlichen Konzept behaftet, auch unabhängig davon, ob es ein Mensch ist oder eine Maschine, die das Produkt herstellt. Wenn die Arbeitgeber keine Gehälter mehr an ihre Arbeiter zahlen müssen, richtig, weil sie durch Maschinen ersetzt haben, korrekt? Mhm. Dann machen sie doch höhere Einnahmen, dann haben sie ein höheres Einkommen. Und je höher das Einkommen, desto mehr wird er besteuert. Kommt dann letztendlich nicht dasselbe wieder mal raus? Ja, aber es gibt ja dann niemand, der konsumiert. Denn wenn es aber Millionen von Menschen gibt, die nicht mehr arbeiten, woher sollen diese Menschen die Ressourcen erhalten, um den Konsum aufrechtzuerhalten? Das heißt also, der Unternehmer verkauft mehr, denn er hat eine größere Gewinnspanne. Das setzt aber voraus, dass der Konsum der gleiche bleibt. Wenn aber diejenigen, die konsumieren, Menschen sind, wo ist dann die Gewinnspanne? Das heißt, es macht nur Sinn dann, wenn Menschen noch über die Ressourcen verfügen, um die Produkte zu kaufen. Und dann geht es darum, dass diese Menschen über diese Ressourcen verfügen. Das heißt, über Ausbildung. Es gibt dann auch andere Konzepte wie bedingungsloses Grundeinkommen oder über das Entwickeln neuer Berufsfelder, die digitale Revolution überdauern können. Das ist aber richtig, denn ich meine, auch jetzt hört man, dass die sozusagen die geistigen Berufe, die Berufe, die Empathie fordern, wie zum Beispiel Lehrer oder Psychotherapeuten, dass sie mehr gefordert werden. Ich meine, es ist klar, dass Psychotherapeuten mehr gefordert werden, wenn Arbeiter ankommen und ihren Job Maschinen verlieren. Gut, das ist ja das, was Bill Gates sagt. Das heißt also, er setzt Empathie, menschliche Empathie, dort, wo menschliche Empathie nicht ersetzt werden kann. Dieser Bereich an Berufsgattungen ist sicherlich dann auch ausbaufähig. Es ist nicht vorauszusehen, welche anderen Berufe sich tatsächlich vielleicht neu etablieren oder ob es vonnöten sein wird, bereits bestehende Berufe wie in Handwerk oder in der IT noch weiter aufzustocken, noch weiter zu diversifizieren. Das alles wird sich zeigen. Was sich aber bereits jetzt schon abzeichnet, ist, dass zumindest in einer Phase der Transition, das heißt also des Übergangs im Rahmen dieser digitalen Revolution, sehr viele erst einmal den Job verlieren. Und diese Personen werden dann nicht mehr in der Lage sein zu konsumieren. Also die Waren, die Maschinen herstellen. Und diese Personen müssen dann rein wirtschaftlich gedacht in der Lage sein, damit das Ganze überhaupt Sinn ergibt, im Rahmen einer postindustriellen Gesellschaft, auch in dem Menschen durch Maschinen ersetzt werden, zu konsumieren. Gebrauchsgüter zu kaufen. Ansonsten, für wen soll ich denn sonst produzieren, wenn niemand es erwerben kann? Und diese Produktion muss besteuert werden, so wie sie jetzt getan wird, denn das, was jetzt besteuert wird, ist Arbeit. Und dieses Konzept würde sich nicht ändern, ob Maschine oder Mensch. Gäbe es dann Job-Outsourcing für Roboter in Namibia, weil sie dort vielleicht weniger besteuern? Und würde es vielleicht sowas sogar geben, dass Roboterarbeit in den Ländern günstiger ist als in den Ländern? Ich denke nicht, dass das passieren wird, denn du brauchst eine bestimmte Infrastruktur, damit sich die Produktion auch mit Maschinen lohnt. Das heißt, keine Stromausfälle, funktionierende Autobahnen, direkt in der Nähe zu sein an den größeren Absatzmärkten, geringere Transportwege, Autobahnen, Schienen, Schifffahrtswege, darüber hinaus noch auch die Fachkräfte, um die Maschinen zu warten oder gar zu produzieren. Und deswegen wird sich kein Standortvorteil ergeben, indem man in Namibia produziert oder in Kambodscha. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick günstiger erscheint, es ist produktionshinderlich, die Fachkräfte sind zu weit weg, es fehlt die Infrastruktur, es gibt vielleicht Stromausfälle, es gibt tausendfach Probleme, die der Produktion im Wege stünden. Darüber hinaus werden die Transportwege zu den tatsächlich großen Absatzmärkten größer. Wie seht ihr das? Glaubt ihr wirklich, dass in 15 Jahren die meiste Arbeit von Robotern ersetzt wird und diese unbedingt besteuert werden müssen? Welche Lösungen könnten wir denn finden, damit letztlich nicht allzu viele im Rahmen dieses Übergangs ihren Job verlieren? Schreibt es in die Kommentare. Ciao. Ciao.